SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Wochenende, es ist Freitag oben, du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich bin am Wochenende zuständig für das Elektronische und zwar seit über 17 Jahren. Und heute oben präsentiere ich dir brandneu und sehr freshy Sounds, unter anderem aus Weißrussland, ja, das Land mit den 1000 Seen und einer Wald. Und genau von Weißrussland, also von Belarus, kommt Dmitri Molosch, ein sehr, sehr guter und sehr undergroundiger Techno-Produzent. Und er hat jetzt gerade wirklich einen fantastischen Remix an den Start gebracht, und zwar für den Berliner B-Select. Das und noch vieles mehr in den nächsten 3 Stunden. Aber ich möchte die heutige 3-stündige Reise, und zwar mit einem Projekt, das ich schon vor 1-2 Monaten dir einmal schon etwas näher gebracht habe, und zwar Afterburner. Und die haben eine neue Scheibe am Start, kommt in 1-2 Wochen dann auf dem britischen Barock-Label raus und heisst dort sie La Mandolina. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. The Lovely Mango and Gunn sind das, und zwar mit Manitoba auf dem Label Mango Alley. Mango ist ein russischer Produzent, der sich vor Jahren, eigentlich schon seit über 15 Jahren, spezialisiert hat auf eine ganz spezielle Art Progressive House, wo dann immer so ganz haarscharf am Trance-Sound vorbeischlittert. Und weil er sich eben so spezialisiert hat auf diesen Sound, produziert er da in absoluter Perfektion. Ein wunderbarer Sonnenuntergang-Track. Und eben, naja, Tage werden kürzer, aber ich mag den Herbst. Es wird so schön bunt. Und so hoffe ich zumindest genau gleich wie bei meiner Sendung heute also oben. Ich habe nämlich noch Sounds mitgebracht aus Paris, von nah, aus Los Angeles, die neue Scheibe von Davi. Und dann noch Techno-Sounds aus London, von Anne Fitzpatrick. 20 Tracks ganz kurz anspielen und mich dann fragen, Mäntel, welches ist der Track von Nar aus Paris? Und ich bin ganz, ganz sicher, ich könnte es direkt sagen, weil seine Handschrift ist unverkennbar. Sie hat immer ein bisschen was noch Elektroides. Es ist sehr, sehr sexy und die Melodien sind äußerst subtil. Und entdeckt worden ist der Franzose übrigens von Charlie May und Sascha. Die haben ihn damals nämlich auf Renaissance geholt für einen Remix von der Charlie May Midnight. So, wenn du meine Sendung schon ein bisschen länger verfolgst, dann hörst du den Track ab und zu mal. Ich tue gerne mal noch als Shake-Klassiker spielen. Das hier ist kein Klassiker, naja, vielleicht ein Future-Classic. Das ist nämlich brandneu. Das ist Nah mit Blue Play. We'll be right back. Idee oder Wandernacht. Wenn es holländisch stimmt, dann ist der Elke Klein sicher nicht allzu weit. Der Elke Klein ist sicher einer von der populärsten und erfolgreichsten Produzenten und ein Remixer aus Holland. Er kommt aus Rotterdam und macht seit Jahren wirklich extrem hochqualitativen Sound. Wie du auch hier hörst, das ist seine brandneue Scheibe und rausgekommen auf seinem eigenen Label namens A Terminal Music. ehrlichsten, bescheidensten und sympathischsten Produzenten, die ich in all diesen Jahren kennengelernt habe. Der gebürtige Armenier, der Davi, wohnt aber schon seit gut 20 Jahren inzwischen in Los Angeles und ich gönne den Erfolg so immens. Weil der Typ ist einfach immer sehr zurückhaltend, eben wie gesagt, sehr bescheiden und so extrem talentiert. Der Davi ist mitunter einer der ersten House- und Techno-Produzenten gesehen, der verstärkt die ganzen Ethno-Sounds verwendet haben. Und das schon vor über 10 Jahren, noch damals auf Outside the Box. Jetzt im Moment ist er auf dem Get Physical Sub-Label, nämlich auf ein kindisch Stück heisst Kaisersauce und es ist brandneu. Der fantastische Davi jetzt mit seiner neuen Scheibe. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Autumn Leaves, also Herbstblätter, findest du auf srf.ch/mentlex. jeder für sich als Produzent ist ja schon extrem stark. Aber im Duo, ziemlich heftig. Beide kommen aus Bulgarien. Der eine ist der Stan Kalev, der andere der Madan Kaspi. Und das ist ihre kommende Scheibe, wo sie rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Gut, das hat man zumindest niemand mitteilt, aber heissen tut sie The Reverend. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ich bin der Mendlix, ich bin zuständig für die Elektronik hier auf dem Sender am Wochenende. Und Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mendlix Electronic, frei nach dem Thema Autumn Leaves, findest du auf srf.ch/mendlix. Gerade nach der Sendung bekommst du natürlich eine Playlist, du bekommst Hintergrundinfos zu der laufenden Show. Und selbstverständlich kannst du heute oben den 3-stündigen Podcast bzw. einen Stream noch gratis downloaden. Du kommst auf srf.ch/mendlix, dort findest du alle nützlichen Informationen fürs Wochenende. We'll be right back. We'll be right back. Label Dear Dear ist auch ein Stereo-Cake, so ein Berliner Label, das dieser Stadt ein bisschen frischen Wind bringt, ja weg bis von diesem angestaubten, sehr minimalistisch angehauchten Techno. Hier hat Stereo-Cake Berlin Music der Nick Demon unter Vertrag, ist glaube ich Holländer, wenn es mir recht ist. Und wenn wir schon gerade bei den Berliner sind, da gibt es einen jungen, sehr talentierten Produzent namens B-Select. Der hat ursprünglich glaube ich mal sein erstes Release auf Barock Music, auf einem britischen, altehrwürdigen britischen Label gehabt. Und auf einem britischen Label kommt auch seine kommende Scheibe aus, nämlich Your Love. Im Original extrem stark. Aber dann hat man noch aus Weißrussland den Dmitri Molosch verpflichtet als Remix. So, und wenn die Sendung hier so bis über die Jahre verfolgt hast, der Dmitri Molosch ist einfach so ein Typ, der kann jetzt wirklich auch aus seiner Maschine rauslassen, was er will. Meistens läuft es so, weil das Material ist dermaßen stark. Und die B-Select Your Love und Dmitri Molosch Remix hörst du gerade als nächstes. Madness und das von einem richtigen Spezialist. Und zwar aus Liverpool kommt der Steve Perry Froman. Das ist das. Vor 2-3 Monaten hat er mir den Track mal zugeschickt und ich liebe ihn zu spielen. Wirklich ein Killer-Track. Hey, ich hoffe, du hast eine angenehme Woche gehabt, nicht zu stressig, was du auch immer im Geschäft gewägelt hast. Aber jetzt ist ein Wochenende und darum Happy Weekend. Hi, this is John Bigley. You're listening to Wireless Radio. SRF Virus Essential Tune. Weitere Essential Tune, und zwar doppelt gemoppelt. Und zwar beide Tracks, die du vorher gerade gehört hast, ist vom Gordon Flatto. Und zwar von seiner brandneuen River EP. Vorher hast du Saale gehört. Das ist Ron Flatto mit Tigris. Und ich glaube, so technoid war schon lange nicht mehr gut. Ron Flatto, das ist wirklich eine Ikone. Angefangen auf ein Label, wie zum Beispiel im Kölner Traumschallplatte, aber inzwischen tut er auch hin und wieder mal auf ein Schweizer Label, wie zum Beispiel Definition Music, seine Tracks releasen. Möchtest du Hintergrundinfos zum Ron Flatto? Die kann dir bieten, und zwar auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du neben der Feature über den Ron Flatto natürlich auch eine Playlist von der heutigen Sendung und den Podcast zum gratis Download. Das heisst, 3 Stunden Mentlix von unterwegs für dein Handy oder die MP3-Player. Hat man eigentlich nicht mehr. Aber zumindest hast du dann auf deinem Desktop. Mein Podcast bekommst du selbstverständlich auch auf iTunes. Machst du iTunes auf, gehst du Mentlix im Suchen ein und schon hast du unterwegs. Nummern, aber die Seife ist aus Großbritannien, das alte Ego von Phoenix und da wiederum hat in den 90er Jahren ein paar große Clip-Hits gehabt. Das ist ein brandneuer, doch eben die Seife auf eine Resonanz. needed some help. Time to stop now. Can I use your bubble? Reach the Hawkins, please. Leave a message. You might remember to check it in about 3 months' time. Why isn't Mum back yet? You know why? Case is running over. Beim Schizo in der Leben vom Spanier, vom Tommy Wall. Gut, man muss allerdings dazu sagen, es gibt so drei, vier Produzenten in den letzten 20 Jahren, die das perfektioniert haben, völlig wirre Samples und Loops zusammenzuschneiden, ohne dass sie wirklich einen Sinn machen, aber in der Masse dann wieder total geil wäre. Kannst du dich vielleicht noch an ein Slacker erinnern? Oder gerade aus Rumänien haben wir ja noch den Pavel Petrov. Das ist auf jeden Fall eben ein Spanier und das ist seine brandneue Scheibe Adjust Machines. Ein wunderschöner und schräger Techno. Was meant to feel. She blows then. Your brand new synthetic. Underground von Mailand kommt das. Der Marco ist das mit Obey. Hey, am letzten Wochenende, am letzten Freitag, habe ich in der Sendung mein Featured Act von der Woche, sprich die neue Scheibe vom Deutschen von Stefan Bozzile, vorgestellt. Und weißt du, was das Geilste ist? Er ist das Wochenende doch tatsächlich im Club Grand Schweiz. Wo und wieso und weshalb und wo genau, das erfährst du hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Wirklich fantastischer Trance-Sound, stellenweise sogar sehr acid- und technolastig. Das und noch vieles mehr macht der Stefan Bozzin. Morgen jetzt oben am Samstag ist er in Basel und zwar im Nordstern, wo jetzt seit eineinhalb Jahren auf dem Schiff ist. Also die Musikanlage wird extrem fett sein und das brauchst du genau bei solchen Sound wie eben vom Stefan Bozzin. Möchtest du eher morgens oben in Zürich Ausgang, dann gehst du natürlich am besten in Hive Club Rakete, heisst es wieder einmal. Das heisst, die ganze Mannschaft rings um Animal Trainer sind versammelt, aber sie haben natürlich auch Gast-DJs, zum Beispiel Berliner, wie zum Beispiel Dirty Döring und Yoko O eingeladen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, Playlist, der Podcast und gratis Download oder noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentalx. Happy Weekend! episches Werk, oder? So von Frankie Effe aus Italien, einer Co-Produktion mit dem Holländer, mit dem Rainer Sonnenfeld von Birth on Acid. Unheimliche Nummer. Playlist und der Podcast geht nach der Show auf srf.ch/mentalx. Amazing Guy Jay. Kinder, was für eine Nummer. Ich habe ja vor 2 Wochen in Paris gespielt. Hey, das ist ein Tumult gewesen. Das ist, naja, okay. Eine Guy Jay-Platte erfüllt immer, und zwar wirklich immer, seinen Zweck. Fantastisch. Guy Jay mit Western Mars. Los Angeles vom Davi aus Paris von Nah und ein Techno aus London von Alex Fitzpatrick. Er ist erst Sport eingeschaltet, kein Problem. guten Stunde ist mein Podcast online. Gehst auf srf.ch/mentlix. Dort findest du dann direkt die Sendung zum gratis Downloaden. Den Download findest du natürlich auch in einer guten Stunde auf iTunes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag ab der 7. wieder einschaltest. Wenn ich wieder für dich live hier im Studio hinter den Turntables und dann umeinander shake. Und jetzt sage ich, genieß Wochenende und komm gut durch die Nacht. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.